Baby, du bist sauer auf mich. Ich finde dich total süß, wenn du sauer bist. Weißt du noch, wie wir uns damals kennengelernt haben? Ich wanderte über eine grasgrüne Aue. Der Himmel erblühte in leuchtendem Blaue. Und dann sah ich dich, Baby, du strahltest wie die Sonne. Und ich wollte tun, was nötig war, damit ich dich bekomme. Wärme lag in der Luft, du warst sonnengebräunt, genau wie ich dich mag. Aber dann kam der Kerl mit dem Sandlocker. Du hast dich eincremen lassen von deinem Freund, der an diesem Sommertag auf mysteriöse Weise starb. Oh, große Liebe, du meine kleine Sternenfrau, wie ich dich vergöttere. Komm her zu mir, ach, mein kleines, ja, noch näher. Mein Täubchen knabber an meinem Ohr, ich liebe dich. Aber dann kamen dunkle Wolken, oh weh. Ein Unwetter, da kam der netter Vetter, Hetter, Better, das Kletter ohne Retter und Tetanus-Impfung sein lassen. Der muss mal aufpassen, nur ich darf dich anfassen, der war über die Maßen indiskret mit dir. Und das ist meinen liebenden Adleraugen nicht entgangen. Niemand hat ihn aufgefangen, nachdem sein Rettungsseil rissen, das vorher mein Beil bissen, wenn der halt auch so geil ist. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, komm, gib Bussi. Mein Honigschneckchen mit den rosaroten Bäckchen, mein Ein und Alles, mein Ding. Ich hab dich lieb und du mich auch, okay? Okay? Ich meine, irgendwo muss Liebe ja auch seine Grenzen haben. Ich hab die Wohnung abgeschlossen. Streiche mich hier und da. Ah, ja, mein Haar und dein Haar in einer engen Umarmung vereint. Keiner weiß, wo mein Haar aufhört und deins anfängt. Keiner weiß es, keiner! Na, du wirst es doch keinem verraten. Mein knuspriger Satansbraten. Der nächste Tote war der Postbote. Der hat dir einen Brief gegeben. Da lief was schief, der durfte nicht mehr leben. Von dem Brief gar nicht zu reden. Den hab ich gelesen und verbrannt und ich gestreichelt mit meiner Hand. Warum bist du eigentlich so undankbar? Ich geh über Leichen für dich. Ich liebe dich. Deine Eltern, die dachten, sie würden dich lieben. Aber jetzt denken die gar nichts mehr, denn sie ruhen in Frieden. Sei mal ein bisschen dankbar. Ich liebe dich. Ich bin kein Klugscheißer. Nein, ich bin dein einziger Freund. Kapier das endlich mal. Die Leute sagen, ich wäre ein Psycho. Keine Ahnung haben die von mir. Und von dir auch nicht. Denn du bist hier gefangen in meinem Keller. Ich hab dich angekettet. Ich bin gegen ein generelles Tempolimit auf Autobahnen. Denn ich will gerne schnell fahren. Und schnell fahren wird ja wohl noch erlaubt sein. Oder etwa nicht? Mein kleines Täubchen, du bist so, oh, oh, oh. Du bist so süß, ich mag dich wie keine andere. Oh, deine Haut ist so zart wie Pfirsich. Und wie Bananen so weich sind deine Schenkel. Deine Pupillen, deine schönen Pupillen, Pupillen, dein Mund, deine Zähne, deine Mähne. Ich liebe dich, ich liebe alles an dir. Deinen Mund hatte ich schon, ja. Deinen Bauch, deinen Po, deine Füße, dein Bauchnabel ist so schön. So ein schöner Bauchnabel. Ich will immer in deinem Nabel leben. Oh, und deine Knie, so schöne sah ich noch nie. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Kleines Mädchen auf einem Baum. Kleines Mädchen. Herr Ober, bitte geben Sie mir noch etwas Besteck. Du bist alles, was ich will. Manche. Manche Leute sagen, ich wäre ein bisschen dumm in meinem Kopf. Ignoranten, Schleimscheißer, Sitzpisser, Neider. Es kann nicht sein, dass die Frustrierten Deutschland regieren. Tut mir leid, elende Mottenfresser. Holla, holla, hopsasa. Als kleiner Junge habe ich oft gegen Bäume gepisst. Oh, oh, oh, Baby. Ach, und genau das Gleiche mache ich jetzt mit dir. Äpfel, ein Stück, 1 Euro. Du bist eine Frau. Wie man sie sich nur wünschen kann. Ein wirkliches Bilderbuchpärchen sind wir. Wenn es damit irgendwelche Probleme gibt. Wie im Western. Peng, peng, peng. Boom, boom, pang, pang. Granate. Tom, puff, puff. Ich komme mir manchmal auch vor wie ein Dinosaurier. Na, Herr Freud, was würden Sie da wohl wieder an unterbewussten Stimmungen hineininterpretieren? Hier kann man es auch einfach nicht recht machen, du. Stück. Stück, ey. Du bist ein Stück. Heiraten? Ja klar, gleich morgen. Manche Leute sagen, ich wäre verrückt, aber die haben ja keine Ahnung. Können wir die Vergangenheit nicht einfach vergessen? Lass den alten Zank doch ruhen. Komm, wir fangen nochmal ganz von vorne an. War ja auch nicht alles schlimm damals, oder? Ihr Gesicht ist das Gesicht des Tages! Baby, Baby, gib mir deine Liebe, Baby, gib mir deine Liebe, Baby, gib mir deine Liebe. Du hast heute nicht so viel Ehre an mich angegeben, wie es eigentlich nötig wäre. Ich hab deine Geschwister mit meinem Moped überfahren. Mit meinem Moped. Miau. Du bist böse. Erotik! Ja. Du musst mir ein paar schöne Kartoffeln machen und Sauerkraut dazu und Würstchen! Ich bin doch kein Vegetarier! Was ein Hund für dich empfund, war auch nicht mehr gesund. War ein Grund, ihn zu essen mit meinem Mund. Geh, komm, gib mir mal Getränke, geh, komm! Ich könnte auch mal wieder den Rasen mähen, was meinst du? Die Grashalme werden ganz schön lang mittlerweile. Ich bin nicht eifersüchtig. Sorry, tut mir leid. Kleines Ferkel, oink, oink, oink. Du kannst mich unmöglich mehr hassen als ich dich. Ich nehm kein Blatt vor den Mund, okay?